Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. EU-Ausschuss schreibt bei Stellungnahme zur Datenschutzgrundverordnung von Lobby ab. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des EU-Parlaments hat in seiner Stellungnahme weite Passagen von Lobbyeingaben abgeschrieben, wie die Initiative Europe vs. Facebook aufdeckte. Der Ausschuss hat in der Stellungnahme zur neuen Datenschutzgrundverordnung unter anderem Passagen aus Lobbyeingaben von der amerikanischen Handelskammer in Europa, Amazon, eBay und dem Wirtschaftsverband Digital Europe im Wortlaut übernommen. Katharina Nokun, Mitglied im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, nimmt hierzu wie folgt Stellung. Die Piratenpartei Deutschland verurteilt diesen direkten Zugriff der Wirtschaftslobby auf den Gesetzgebungsprozess zur Datenschutzreform aufs Schärfste. Die übernommenen Passagen untergraben die Intention der Datenschutzgrundverordnung, mehr Datenschutz für EU-Bürger zu schaffen. Es besteht ein massives Missverhältnis zwischen Berücksichtigung von Bürgerinteressen und der Bedienung von Wirtschaftsinteressen der Großunternehmen. Es ist tragisch, dass sich aufgrund der aufgedeckten Lobbybemühungen gerade der Ausschuss für Verbraucherschutz gegen die Interessen der Verbraucher positioniert hat. Aus Sicht der Piratenpartei zeigt dieser aufgedeckte Vorgang, dass auch auf Bundesebene schnellstmöglich Instrumente geschaffen werden müssen, um den legislativen Fußabdruck von Lobbybemühungen sichtbar zu machen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.